in Ehrfurcht anzuhören, zu reiner Feier die verehrten Geister begnadeter Zeiten zu beschwören. Wir haben hier das Ende unseres Weges erreicht und hoffen, alles Wesentliche von Josef Knechts Lebenslauf berichtet zu haben. Auf eine eigene Darstellung von des Magisters letzten Tagen müssen wir leider verzichten, denn wir wissen über sie nicht mehr als jeder Walzeller Student, der die Legende vom Glasperlenspielmeister kennt, die in vielen Abschriften zirkuliert und vermutlich bevorzugte Schüler des Dahingegangenen zu verfassern hat. Diese Legende möge unsere Arbeit beschließen. Und keiner kann aus ihren Kreisen fallen, als nach der heiligen Mitte hin. Nachdem der Meister den Brief gelesen hatte, in welchem die Behörde sein Gesuch abschlägig beschied, spürte er ein leises Schaudern, ein Morgengefühl von Kühle und Nüchternheit, das ihm anzeigte, die Stunde sei gekommen und es gebe nun kein Zögern und Verweilen mehr. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Dies eigene Gefühl, das er Erwachen nannte, war ihm von den entscheidenden Augenblicken seines Lebens her bekannt. Es war ein belebendes und zugleich schmerzliches, eine Mischung von Abschied und Aufbruch, tief im Unbewussten rüttelnd wie Frühlingssturm. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Erst gegen Abend, als allerlei andere Tagesarbeit getan war, entdeckte er die Herkunft jener Verse. Sie standen nicht bei irgendeinem alten Dichter, sie standen in einem seiner eigenen Gedichte. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit. Und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohl an dein Herz. Nimm Abschied. Nimm Abschied. Und gesunde. Und gesunde.